Deutschlandfunk, Mitternachtskrimi. Die Badewanne. Überlaufend. Arme, Beine, die über den Rand hängen. Kein Gesicht mehr. Der grüne Leguan von Carlo Lucarelli. Übersetzung aus dem Italienischen, Peter Klöß. Bearbeitung, Hein Brühl und Jürgen M. T. Regie, Hein Brühl. Madonna Santa. Scheiße. So war ja alles voll Blut. Tröpfelnd. Wie aus einem undichten Wasserhahn. Der Kontrabass wie eine Schmeißfliege, die gegen das Fenster brummt. Ich mag Chet Bakers verschleierte Stimme. Seine Art, Almost Blue mit geschlossenen Augen zu singen. Meine Augen sind immer geschlossen. Auch wenn ich nicht singe. Ich lote die Stille aus, wie ein elektronisches Gerät, das sich auf der Jagd nach Tönen auf feste Frequenzen einstellt. Im Bedienen von Funkscannern bin ich Experte. Seit meiner Geburt habe ich einen im Kopf. Ein anderer steht neben meinem Plattenspieler. Freunde würden mich wahrscheinlich Scanner nennen, nur ich habe keine Freunde. Sie sprechen über Dinge, mit denen ich nichts anfangen kann. Sie sagen, leuchtend. Trübe, unsichtbar. Für mich haben Farben eine Stimme, einen Klang, den ich identifizieren kann. Wälder, Wege und Wölfe sind violett und gelb durchdringend wie ein Schrei. Ich weiß, dass Schwarz die Farbe des Schlafes ist, des Schattens. Ertasten kann ich nur, was in meiner Reichweite ist, hören aber grenzenlos. Geräusche sind mir lieber. Jeden Abend warte ich in meiner Mansarde darauf, dass Almost Blue langsam in meine Ohren kriecht. Dass Trompete, Kontrabass, Klavier und Stimme eins werden. Dass sie in meinem Kopf die Leere füllen. Ich schalte den Scanner ein und höre auf die Stimmen der Stadt. Bologna kenne ich gut, doch die Stadt, die ich höre, ist mein Bologna. Eine große Stadt, 3 Stunden groß. Dem CB-Funk der LKW-Fahrer folge ich so lange, bis er aus dem Empfangsbereich verschwindet. Die Fahrer fahren und reden, von einem Ende meiner Stadt zum anderen. Die Grenzen meiner Stadt sind scharf umrissen, durch Stille festgelegt. Ihr Rand ist wie die Kante eines Tisches, der ins Nichts schwebt. Wagen 4 an Zentrale, schwerer Unfall auf der Via Emilia. Wir brauchen einen Krankenwagen. Wagen 2, wir stehen vor der Genossenschaftsbank. Die Alarmanlage hat sich eingeschaltet, aber kein Mensch zu sehen. Hör mal, überprüf mal schnell diese Nummer. A wie Ancona, D wie Domodosolei. Aber die Kleine ist minderjährig, ohne Papiere. Verstanden, wir bleiben dran. Siena Monza, 51. Siena Monza, 51. Aussteigen, stehen bleiben. Wenn ich Geschichten hören will, brauche ich nur zu warten, bis sich der Scanner auf ein Handy einstellt. Lala? Lala, hallo? Hallo, ich bin Tato. Hau doch mal ab, wieso du siehst. Das ständige Pochen einer Rhythmusmaschine, gefiltert durch etwas Massives, vielleicht eine Wand. Davor das grüne Rauschen eines Handys. Weit weg eine Stimme, flüssiger Unterton, die unter jedem L und R ein bisschen gurgelt. Ja, hallo? Hallo, bist du noch dran? Eine zweite Stimme, nicht so flüssig, etwas belegt. Was weiß ich, glaube ich nicht, gab ich einen größeren Unfall. Größe extra large. Daneben einer vom Mischpult. Lala, hallo? Hallo, bist du noch dran, Lala? Scheiße, aufgelegt. Mein Schlaf muss nicht auf Dunkelheit warten. Ich kann Stille hören. Ich bin nackt und friere. In der roten Pfütze unter dem Bett betrachte ich mein Spiegelbild. Ich sehe, dass dieses Tier immer noch unter meiner Haut rast. Mein Gesicht zerquetscht. Er dachte, wenn er sich eine Spritze ins Herz setzen würde, würde das herausgesogene Blut wie schwarzes Erdöl hervorschießen und das Glas zerfetzen. Denn er spürte den Druck seines geschwollenen Herzens, das den ganzen Brustkorb ausfüllte und mit aller Macht dagegen drückte. Ich höre sie wieder. Die Glocken der Hölle. Hell's Bells in meinem Kopf. Immer. Tag und Nacht, und bei jedem Schlag dröhnt es, als wäre mein Gehirn eine lebendige Glocke. Manchmal weit weg, unterhalb des Genicks. Und ich höre nur das metallische Echo, das sich in Wellen in mir ausbreitet. Ein vibrierendes Hämmern spaltet meinen Schädel. Ich schütze mich mit Kopfhörern. Bässe und Höhen voll aufgedreht. Maximale Lautstärke, die meine Trommelfelle zerfetzt. Plötzlich eine Mauer in meinem Kopf. Knallhart und massiv. Genau hinter meinen Augen. Bassdrums, Snare und Becken schlängeln sich rasend schnell durch meinen Kopf wie die Zunge eines Reptils. Die Glockenschläge zerschellen daran. Weiter und weiter weg. Das Kopfhörerkabel, gespannt wie eine Hundekette. Ich presse die Knie gegen die Brust. Ich spüre die glatte, eisige Haut meiner Beine und die heftigen Schauder in meinen Brustwarzen. Ich ziehe mit den Fingerspitzen eine Schrankschublade auf. Ich streife über, was ich dort finde, mit klappernden Zähnen. Jedes Mal fühlt es sich so an. Jedes Mal, wenn ich in einen neuen Körper schlüpfe. Ist was? Nichts. Du bist mir doch jetzt nicht krank, oder? Es ist wichtig, dass du hundertprozentig fit bist. Wie, du, meine Tage darf ich doch noch kriegen, ja? Also bei Frauen, die Regel ist, brauchst du mir nicht zu erklären, Grazia. Ich bin Polizistin. Das ist ja gut. Wenn alles funktioniert. Keine Angst. Wenn ich den Katja serviere. Katja 001, eine JPEG-Datei, komprimiertes Bildformat. Aufgeklickt ein Horrorfoto. Katjas letztes Porträt. Alvau wird uns bestimmt keine Schwierigkeiten machen. Genau. Der ist noch zu grün, um zu kapieren, um was es hier geht. Dass den als Staatsanwalt reizt, ist die Chance, mit einem spektakulären Fall Karriere zu machen. Und dass der Polizeipräsident dagegen ist, das wissen wir. Und der will doch nur seine Pannen vertuschen. Machen wir sie fertig. Hallo, meine Herren. Wir sind ein bisschen spät. Unfall auf der Autobahn. Alle, die hier nichts mehr zu suchen haben, raus. So, Dottore Alvar, das sind die Kollegen aus Rom. Sonderermittler von der UCS. UACS. Bitte? UACS. Hauptkommissar Vittorio Poletto und Inspektor Grazia Negro. Die Kollegin, die für uns hier die Untersuchung leiten wird, wenn ich wieder in Rom bin. Alvaro. Negro. Der Herr Polizeipräsident hat mich schon ins Bild gesetzt. Sie sind so eine Art YCAP, oder? Dottore Alvaro, ich bitte Sie. Wir sind weder das FBI, geschweige Amerika. Ich weiß nicht, inwieweit Sie informiert sind, aber die UACS... Unita per l'analisi dei crimini violenti. ...wurde 94 ins Leben gerufen, um Gewaltverbrechen besser begegnen zu können, darunter auch Serienmord und Mord ohne Motiv. Und Sie sind vom Erkennungsdienst? Richtig. Inspektor Negro und ich, wir sind hier, weil Rom davon überzeugt ist, dass sie es hier in Bologna mit einem multiplen Killer zu tun haben. Ach, verstehe. Zu dieser Erkenntnis sind wir im Rahmen unserer Präventivberatung durch ein Analyseprogramm gelangt. Wir sind in der Lage, sämtliche Fälle, die im Informationssystem des Erkennungsdienstes abgespeichert sind, zu vergleichen und entsprechend auszuwerten. Mhm. Wenn Sie erlauben, Herr Polizeipräsident, dann wird meine Mitarbeiterin jetzt eine Verbindung zu unserem Zentralrechner in Rom herstellen. Aber ja, bitte. Dann darf ich mal an Ihnen vorbei. Ja? Bitte. Danke. Also, meine Herren, jetzt werden Sie sehen, was unser zentrales Informationssystem alles kann. Fall Graziano, Dezember 94, Bologna. Giuliano Graziano, 25, Student aus Palermo, lebte im Hintergrund zu sehen, allein in einer Einzimmerwohnung in den Hügeln. Fall Farolfi Baldi, Mai 96, Castenaso di Bologna. Andrea Farolfi und Lorenzo Baldi, Studentenpärchen aus Neapel, verdiente sich den Lebensunterhalt durch Untervermietung an Kommilitonen. Der Hund, den Sie da vorne rechts sehen, wurde später mit abgeschlachtet. Hardcore nur im Notfall, hat Vito gesagt. Erstmal Familien- und Urlaubsfotos der Opfer aufklicken. Eventuell noch Zeugenaussagen, Protokolle, Forensik-Dossiers. Dezember 96, der Fall Assirelli, Assirelli, Assirelli Fiero. Assi 001 und Assi 002, JPEG. Vater, Mutter, Assirelli. Mit Sohn und jüngerer Schwester am Gartentisch. Ahnungslose auf dem Weg zur Schlachtbank. Aber das sind doch alles Fälle, die gelöst wurden. Die Ermittlungen wurden alle gegen unbekannt geführt, Herr Polizeipräsident. Bei der Familie Assarelli hat die Staatsanwaltschaft Rimini ein Rechtshilfeersuchen gestellt, um diesen Zigeuner da zu verhören. Der jetzt in Restjugoslawien im Gefängnis sitzt. Dottore Alvao, Sie müssen sich doch noch gut daran erinnern. In der Provinz Pavia hat er schließlich ganze Familie massakriert. Nein, wenn eine Hypothese stichhaltig ist, dann diese. Zusammenhänge. Können Sie welche erkennen? Eigentlich nicht. Natürlich gibt es Zusammenhänge, Verbindungen. Erstens ist der Modus operandi immer derselbe. Bestialische Gewalt, kein Sex, kein Fetischismus. Nichts als pure Gewalt. Zweitens ist bei jedem Fall mindestens eine der aufgefundenen Leichen nackt. Der Junge aus Palermo, der Junkie, Andrea Farolfi und Maurizio Assirelli. Alle nackt. Aber drittens handelt es sich durch die Bank um hier eingeschriebene Studenten, junge Studenten aus ihrer Universität. Ein Studentenkiller, absurd. An den Haaren herbeigezogen. Ihnen ist doch klar, was das bedeutet, Dottore Alvao? Wir haben hier 200.000 Studenten. Wissen Sie, was das auslösen würde? So eine Mutmaßung. Wenn ich richtig stellen darf, Statistik mutmaßt nicht. Sie basiert auf empirischen Fakten. Statistiken? Sie glauben doch nicht, dass wir aufgrund von Statistiken neue Ermittlungen einleiten. Katja 001, JPEG. Ein unscheinbares Icon. Ein Doppelklick und Horror füllt den Monitor. Wirkungsvoller als das Schweigen der Lämmer. Ich glaube schon, dass es einen Grund gibt, neu zu ermitteln. Ach, oder wollen Sie, dass sich so etwas wiederholt? Katja Assirelli, 11 Jahre, aufgenommen von ihrem Erkennungsdienst. Exakt am 21.12.96, Punkt 15.32 Uhr. Unfassbar. Kann man das bitte ausmachen? Manchmal kommt meine Mutter herauf. Simon! Simon! Was tust du? Schläfst du? Wenn der Scanner an ist, manchmal auch die Musik, dann gibt es keinen drin. Dann kann ich gerade noch schnell die Hand ausstrecken und am Frequenzregler drehen. Dieses Ding! Den ganzen Tag das Gequatsche! Ist doch sowieso alles Mist, was die reden. Ich stelle eine Chatline ein. Rita nochmal, hörst du mich? Ich lasse den Scanner auf dieser Frequenz und drehe ihn leise, sodass von den verzerrten Stimmen nur noch ein zarter Hauch übrig bleibt. Ciao, hörst du mich? Ein Mädchen. Jung. Mit Begeisterung hat sie das A von Ciao betont. Doch dann beim Ö von Hörst du hat sie den Druck verringert. Enttäuscht. Noch weniger Druck. Besorgt. Warte. Ich versuch's nochmal. Hörst du mich? Wäre schön, wenn du mir mal deinen Namen verrätst. Skorpion. So besser? Ist der Empfang so besser? Ein Typ. Jung. Eine Stimme. Unangenehm. Mit einem flüsternden Unterton. Ich weiß nicht, ob sie mir gefällt. Skorpion, du klingst, als hätte man heute Morgen erst das Handy erfunden. Hast du eigentlich eine Ahnung, wie man so ein Ding benutzt? Das Mädchen presst die Luft heraus. Lässt die Vokale rot anschwellen. Sie lächelt, scherzhaft, ironisch. Hey, sollte nur ein Witz sein. Ihr Skorpioner seid immer gleich so eingeschnappt. Ich nicht. Ich bin friedlich. Ich bin nur in einer Beziehung, Skorpion. Und? In welcher? Das solltest eigentlich du herausfinden. Grüne Stimme. Eine Stimme, die so tut, als ob. Als wäre darunter noch ein anderer Ton. Ein Gemurmel. Wie eine Litanei. Dong, dong, dong. Was flüstert er? Hast du Hast du eigentlich irgendwelche Hobbys, Skorpion? Hobbys? Ich bin an der Kunstfach. Bototanz, Origami, Shiatsu. Keine Ahnung. Glaubst du an Reinkarnation? Ein Kratzen in der Stimme, etwas, das sich zusammenrollt, an- und abschwillt. Das Zischen eines grünen Reptils. Hör mal, Peter, meinst du, wir können uns mal sehen? Runzliges, frostiges, grünes Gefühl. Ich schrecke auf. Hallo, Vittorio? Ich bin's, Katja. Nein, nein, alles in Ordnung. Ich wollte nur... Ja. Nein, ich glaube nicht. Jetzt, wo uns Alvaro grünes Licht gegeben hat, ist vom Polizeipräsidenten nichts mehr zu befürchten. Genau. Keine Angst, ich passe auf mich auf. Was? Ich habe nicht verstanden, was? Die blaueste Stimme. Aber ja, ich bin vorsichtig. Ich lege meinen Kopf an die Scannerboxen, um mir nahe zu sein. Sie kommen mir schon klar, Sie haben sogar zwei Männer von der Bereitschaft. Den kann ich nicht hören. Ja. Ein GSM-Handy abhörsicher. Natürlich geben Sie mir Bescheid. Och bitte, wie, du nerv mich nicht. Du hast doch gesehen, dass alles klappt. Wartest du mal eine Sekunde? Sie hält die Worte in der Kehle zurück, damit sie nicht wegrutschen. Wie Chet Baker. Mit geschlossenen Augen. Todsicher. Passen Sie auf, dass Sie sich nicht schmutzig machen. Es ist bis an die Decke gespritzt. Typische Studentenbude. Zimmer, Kochnische, Bad. Wie sah er aus? Er. Wie aus dem Schlachthof, Inspektor. Der Gerichtsmediziner schätzt, dass er um die 20 war. Gut möglich, dass es sich um Paolo Miserocchi handelt, den Studenten, der hier gewohnt hat. Zum Glück haben sie ihn schon weggebracht. Der Killer hat praktisch alles zerstört. Sogar Zähne und Fingerkuppen. Völlig bizarr. Das werden Sie aber alles noch auf den Fotos der Spurensicherung sehen. Er war nackt, nehme ich an. Klar. Sonst wären Sie nicht hier, Signora Negra. Inspektor Negro. Nur bei nackten Leichen informieren, wurde uns gesagt. So ist es. Ich beuge mich so weit über den Rechner, dass ich das Pulver der Abdruckspezialisten rieche. Den Geruch des Todes rieche ich fast gar nicht mehr. Keine Angst, Inspektor. Keine Abdrücke von uns. Kollege Canavese hat sich extra Handschuhe besorgt, als er das Ding ausgemacht hat. Und hoffentlich auch alles abgespeichert hat. Scheiße, wo ist der Kollege? Canavese, komm mal rüber, subito. Subito. Bevor Sie den Rechner ausgeschaltet haben, war da was auf dem Bildschirm? Etwas Geschriebenes, ein Dokument, ein Programm? Nö, eigentlich nicht. Nur eine dunkelblaue Zeile in der Mitte. Mit ein paar gelben Vierecken, oben und unten. Das darf doch nicht wahr sein. Eine Chatline. Er hat gechattet, der Killer hat gechattet. Nur eine dunkelblaue Zeile. Fabelhaft, Herr Kollege. Wirklich sehr gut. Keine Ursache. Inspektor Negro, wenn ich mal unterbrechen darf. Sie wissen, dass die Vermieterin von unten noch auf Sie wartet. Signora Bulzamini, Anna Bulzamini, verwitwete Lazzaroni, die Keks-Dynastie. Naja, nicht ganz, aber wir sind verwandt. Ah ja, Signora, und Sie vermieten an Studenten? Ja, nur. Auch an Paolo Miserocchi, nehme ich an. Können Sie sich noch erinnern, wann Sie ihn zuletzt gesehen haben? Ja, vor 8 Tagen. Da habe ich Misero auf dem Treppenabsatz abgepasst, um ihn an die Miete zu erinnern. Ich bin dann aber noch mal selber zu ihm hin, aber er hat nicht aufgemacht. Darum war ich am nächsten Tag noch mal da. Weil Ihnen was verdächtig vorkam? Nein, eigentlich nicht. Wieso? Weil er am nächsten Tag aufgemacht hat. Misero? Mein Gott, nicht er persönlich hat aufgemacht, aber ein Freund. Und der hat gesagt, Misero ist nicht da. Kannten Sie den? Natürlich. Ich habe ihn ja auf eine Tasse Kaffee hereingebeten. Sie wissen ja, wie die jungen Leute so sind. Manchmal fahren sie eine Weile weg und vermieten so lange unter. Aber ich sehe das nicht so gern. Also wollte ich wissen... Den kannten Sie also? Nein, habe ich Ihnen doch gesagt. Ich kannte ihn nicht. Ich weiß noch nicht einmal, wie er heißt. Ich konnte ihn ja schlecht nach seinem Ausweis fragen. Wie war er so? Wie war er? Ein ganz gewöhnlicher junger Mann. Student, völlig normal, hier von der Universität. Rundlich, mit so einem Ziegenbärtchen, wie es bei den jungen Leuten jetzt so Mode ist. Aber freundlich, gut erzogen. Bloß diese Manie. Manie? Er hatte die ganze Zeit einen Kopfhörer auf. Und dann hat er da noch meine ganzen Glastiere hier auf der Konsole angefasst. Glasgänse, Glashunde, Glasfrösche. Und ein Krokodil aus Glas. Mich juckt es in den Fingern. Entschuldigen Sie, Signorina. Darf ich mal sehen, was Sie da gerade in die Tasche gesteckt haben? Reflexartig ziehe ich die Hand zurück. Alles aus meiner Tasche landet auf dem Boden. Reservemagazin, OB-Schachtel, das Glasreptil für die forensische Abteilung. Und die Fotos der Mordopfer. Das ist er doch. Wer? Ja, der junge Mann mit dem Kopfhörer. Da, auf dem Foto. Ein eisiger Schauer kriecht mir über den Rücken. Das Foto zeigt einen rundlichen jungen Mann mit etwas dunklem Teint, spitz zulaufenden Koteletten und einem Ziegenbärtchen. Es ist der Farbausdruck von AC-03 JPEG, Asireli Maurizio. Massakriert in Coriano di Rimini am 21.12.96. Er sah, wie sein Schatten immer dichter wurde. Schwarz. Und schwärzer als der Schatten der anderen. Er registrierte, wie sein Schatten neben ihm Flecken auf Mauern und Plakatwände warf. Dann wäre er am liebsten weggerannt. Aus Angst, dass es jemand bemerkte. Aber das war meist sehr schwierig. Denn sein Schatten zerrte und zog Fäden. Klebrige, schwarze Schnüre, die ihn festhielten und ans Pflaster fesselten. Manchmal haken sich Milliarden winziger kleiner Angelhaken unter meinem Gesicht fest, um es in den Schlund zu saugen. Sie kommen von irgendwo hinter der Zunge und sprühen durch meinen Kopf wie ein Schwarm Sternschnuppen. Wie mikroskopisch kleine Silbertropfen dringen sie durch meine Poren. Wenn das passiert, suche ich schnell nach etwas, worin ich mich spiegeln kann. Ich betrachte mein Gesicht gern. Tim, Telekom Italia Mobile, wir verbinden Sie weiter. Bitte warten. Nach dem Signalton können Sie eine Nachricht hinterlassen. Vito, hier ist Grazia, das Übliche. Wieder ein Student, wieder nackt, wieder das volle Schlitzerprogramm. Diesmal im Körper von Maurizio Asireli. Könnte ein Doppelgänger sein. Klar. Nur, dass der wiederum mit den Fingerabdrücken von Alessio Crotti durch die Gegend rennt. Einem Angstpsychotiker oder so, der 1989 hier in der Psychiatrie ums Leben kam. Vielleicht kannst du von Rom aus Genaueres rauskriegen. Möglicherweise auch über die Fingerabdrücke der anderen Fälle, da komme ich nämlich hier nicht ran. Bologna eben. Ganz schön cool, Vito, sich hinter der Identität von zwei Toten zu verstecken. Du hast mich auf einen Zombie angesetzt, der sogar weiß, wie man chattet. Am Computer des Opfers. Mit wem, wissen wir leider nicht. Ruf mal zurück, am besten über Handy. 033 8245 863. Also bis dann. Ciao und grüß mir Rom. Weißt du, was mir an dir gefällt, Inspektor Negro? Mir gefällt ein unbeirrbarer, fast animalischer Instinkt. Diese radikale Wirklichkeitsnähe. Deshalb habe ich dich zu UHGS geholt. Bei uns sind alle nichts als Theoretiker, Kriminologen, Psychologen, Informatiker. So eine wie du hat uns gefehlt, Bambina. Asireli Maurizio, rundliches Gesicht, Ziegenbärtchen. Vergiss es, Inspektor Negro, merde ich nicht. Ich könnte mich... Signorina Bulzamini von der Keksdynastie musste mich draufstoßen. Eindeutig Kombinationsblockade. Der Killer von Misero läuft als Maurizio Asireli rum. Spitz zulaufende Koteletten, Ziegenbärtchen und ständig mit Kopfhörer, hat die Bulzamini gesagt. Kopfhörer. Rom, Servernummer der Staatspolizei. Passwort. Verbindung zum SG Directory. SG Bologna. Sämtliche Zeugenaussagen zu Verdächtigen mit Kopfhörern. Farfolfi Baldi, 23, nach dem Studentenpärchenmord in Castenaso, 6.5.96. Aussage von Signore Lucarelli, Briefträger. Fremder junger Mann in der Gegend auffällig. Geflochtene Zottelhaare, Rastertyp, Fixer, Fragezeichen. Mit Walkman-Kopfhörer. Dazu Foto. Das kriegt einer zusammen. Fall Marco Lucchesi, 27, geboren in Genua. Fall Graziano, bürgerliche Familie, Mieter eines kleinen Landhauses auf den Hügeln in Bologna, Kopfhörer, verkappter Homosexueller. Fall Farfolfi Baldi, Kopfhörer, Marco Lucchesi. Manchmal schlängelte sich etwas unter seiner Haut, wie ein Tier. Es raste. Aber er wusste nicht, was es war. Er konnte nichts dagegen tun. Einmal hatte er sich in den Arm geschnitten. Da sah er etwas hervorschauen. Ein kleines grünes Komma, wie ein Schwanz. Aber es war ihm entglitten, als ob es Schuppen hätte, die sich am Rand des Einschnitts festhakten und solche Schmerzen verursachten, dass er es losließ und das Tier wieder in ihn zurückschlüpfte. Manchmal. Hallo, Grazia? Wo zum Teufel steckst du? Bist du da? Schläfst du? Aktivier doch mal dein Handy, hier ist Vito. Anscheinend bist du tatsächlich nicht da. Also, hör zu. Zombie hin, Zombie her. Ich kümmere mich jetzt erstmal um den Fall Crotty. Ciao. Tim, Telecom Italia Mobile. Wir verbinden Sie weiter. Bitte warten. Nach dem Signalton können Sie eine Nachricht hinterlassen. Merda, und wo zum Teufel steckst du, Vito? Jedes Mal diese blöde Mailbox. Also hör zu, in der Wohnung des Studenten, der heute gefunden wurde, hört Maurizio Asciarelli über Kopfhörer Musik, obwohl er schon eine ganze Weile tot ist. Ich habe es noch nicht überprüft, aber ich wette, dass Andrea Farolfi, der bereits vor 6 Monaten massakriert wurde, in Asciarellis Wohnung anwesend war. Vito, auch wenn wir nicht in der X-Fall-Abteilung sind, ich bin davon überzeugt, dass Paolo Miserocchi, der, wie du weißt, seit einer Woche tot ist, in diesem Augenblick durch Bologna läuft und wieder mit so einem verdammten Kopfhörer. Kapierst du, was das heißt? Jedes Mal ist das Opfer des vorhergehenden Mordes anwesend. Ja, es erwacht wieder zum Leben und ermordet den Nächsten. Aber Tote sind immer tot. Eine weiche Stimme. Das heißt, es muss eine rationale Erklärung für all diese rumlaufenden Zombies geben. Und der Schlüssel zu dieser Erklärung kann nur bei Alessio Crotty liegen. Hey, Vittorio, ich hab dir doch gerade... Scusi, ich hab sie für einen Kollegen gehalten. Also, wie Scanner. Kopfhörerstimmen der Stadt, grüne Stimme? Seine Stimme. Mit einem Mädchen gechattet. Wer spricht denn da? Wieso haben Sie eigentlich meine Nummer? Sie wissen, dass das illegal ist. Wieso grün? Haben Sie was gesehen? Sie haben... Das heißt... Entschuldigen Sie, dass Sie blind sind? Hören Sie, wir machen es so. Sie geben mir Ihre Telefonnummer und morgen früh rufe ich Sie zurück, dann... Hallo? Ach, leck mich doch. Oh nein, nicht schon wieder. Jetzt hören Sie mal zu. Dürfte ich vielleicht erfahren, Paulina, was Sie von mir... was ist? Bist du übergeschnappt? Ach, Vittorio, du, ich dachte schon wieder so ein Selbstbezichtiger. Da klingt sich nämlich einer an unsere Telefonate. Okay, erzähl's mir später. Dieser Alessio Crotty, also der ist anscheinend bei einem Unfall ums Leben gekommen. Aber das Ganze ist nicht so klar, wie es auf den ersten Blick aussieht. Ein Kurzschluss in einem Heizofen mitten in der Nacht in eurer Psychiatrie da oben, Gebäude 4. Das fliegt in die Luft, als die Flammen die Sauerstoffflaschen der Krankenstation erreichen. Vom wachhabenden Psychiater und 3 Patienten, darunter Crotty, bleibt nicht einmal Asche übrig. Aber was ist mit Crottys Fingerabdrücken, die wir in Miserocchis Wohnung gefunden haben? Na mal angenommen, deine Hypothese stimmt und Crotty lebt tatsächlich noch. Dann muss er die perfekte Metamorphose beherrschen. Aber wie und warum? Lass uns da ansetzen, Bambina. Normalerweise lasse ich hier keinen rein. Aber an dir ist was Besonderes. Habe ich sofort gemerkt. Sie sitzt auf einem Stuhl, den Arm auf die Kante des Küchentisches gestützt. Wenn mein Vater erfährt, dass ich hier allein mit einem Typen bin, bringt er mich um. Das Zimmer ist winzig. Eine Studentenbude, die unter die Holzbalken des Daches gequetscht ist. Ich weiß, was du für einer bist. Buddha-Figürchen. Plüschtiere in allen Farben des Regenbogens. Ich sitze auf dem Sofa. Einen halben Meter vor ihr. Mir ist so, als würde ich dich schon immer kennen. Am Knöchel hat sie ein buntes Stoffbändchen. Du bist süß. Sensibel und süß. Grün, gelb, rot. Wenn es jetzt klingelt, achte gar nicht drauf. Ist nur ein Freund von der Uni. So ein Gepierster, du weißt schon. Auf dem Fußrücken. Zwischen 2 bläulich hervorstehenden Adern. Das feine, gerötete Geflecht, das die Frottiersocken hinterlassen haben. Den hell schimmernden Nagel der großen Zehe durchläuft eine fast unsichtbare Furche, glänzender und dunkler. Ich, halber Meter, sitze. Sag mal, hörst du mich eigentlich unter deinem Kopfhörer? Plötzlich spüre ich, wie meine Gesichtshaut in Milliarden haarfeine Risse aufspringt. Was flüsterst du da? Wie die Schuppen sich ablösen und die Haut über den Knochen abblättert. Zurück bleibt der kahle, nackte Schädel. Die Augen haben keine Lider mehr. Warum starrst du mich eigentlich so an? Etwas in meinem Kopf drückt meine Gesichtsknochen nach vorn. Spitz wie eine Kegelspitze. Mein Schnabel. Mein Gott, was starrst du mich so an? Ich bin Inspektor Negro, Signor Martini. Gut, dass Sie sich bei mir nochmal gemeldet haben. Ein kurzer Atemzug, als wolle sie die Wörter aufblasen, bevor sie sie hastig herauslässt, alle auf einmal. Ich weiß, ich sollte Sie... Sie ist verlegen. Dich eigentlich um Entschuldigung bitten. Ich weiß, dass ich dir besser hätte zuhören sollen, als du mich gestern Nacht angerufen hast und dass wir das Mädchen vielleicht gerettet hätten, wenn ich auf dich gehört hätte. Aber vorgestern, ehrlich gesagt, habe ich kein bisschen von dem verstanden, was du mir erzählt hast. Eine rasche Bewegung. Zwei Noten, die sich verhaken und gleich wieder entschwinden, so schnell, dass ich sie nicht zu fassen bekomme. Ich würde dir jetzt am liebsten das Foto dieses Mädchens zeigen, wie wir sie gefunden haben. Geschenkt. Hör zu, Simo. Da draußen läuft ein Monster rum, das Studenten auf eine Weise umbringt, die du dir nicht mal vorstellen kannst. Man hat fast das Gefühl, als würde es sich in seine Opfer verwandeln. Der Killer hat jedes Mal ein neues Gesicht, nur diesmal nicht. Denn das Mädchen, das er getötet hat, war noch bekleidet. Und deshalb muss er mit jemand anderem fortgegangen sein. Der Einzige, der ihn identifizieren könnte, bist du. Weil du seine Stimme kennst. In der Wohnung des Mädchens habe ich den Akku eines Handys gefunden. Und ich glaube, dass der Killer bald das dazugehörige Handy benutzen wird. Oder vielleicht wieder eine Chatline. Wir möchten, dass du so lange am Scanner bleibst, bis er sich wieder meldet. Sie hat sich nach vorn gebeugt. Ihr Geruch. Plötzlich erinnere ich mich. Summertime aus dieser Deo-Werbung. Ich presse die Lippen zusammen und nicke. Deine Zombie-Hypothese. Bravo, da scheint sie ins Schwarze getroffen zu haben. Ach ja? Ja. Vor allem, wenn du hörst, was wir über diesen Crotti rausgefunden haben. Alessio Crotti, geboren am 26.10.72 in Cadoneghe, Provinz Parma. Mittelschüler, dann Stipendiat in Bologna, höhere Handelsschule. Wurde im Studentenwohnheim durch latentes Flüstern auffällig und musste psychologisch betreut werden. Verhielt sich eine Zeit lang unauffällig, konkret bis zum 19. März 1986, als man ihn völlig durchgeknallt in der gemeinsamen Wohnküche fand. Das Gesicht mit Senf beschmiert, nackt, aggressiv, kaum noch zu bändigen. Aha. Einer seiner Mitbewohner stand unter Schock, den anderen hatte er ziemlich übel abgestochen. Hübsch. Er war knapp 3 Jahre in der Geschlossenen und den Rest kennst du ja. Explosion und. Ob er es war, darf uns hier nicht interessieren. Tatsache ist, dass er da irgendwie rausgekommen sein muss. Sonst hätten wir nicht seine Fingerabdrücke. Im September 94 ist er wahrscheinlich einem Kinderschänder über den Weg gelaufen. Lorenzo De Hanna, der damals mit einem Crocci oder Crocchi zusammen war. Woher wisst ihr das? Aus den Protokollen der Sitte. Mhm. Haben das phonetisch über Computer rausgefunden. De Hanna konnte sich an einen Typ erinnern, der wirres Zeug schwafelte. Vom Höllenfeuer der Psychiatrie, durch das er unbeschadet gegangen sei. Er hätte praktisch keine Identität mehr und als Mensch ohne Identität sei er unsterblich. Er ist buchstäblich nackt und sucht eine Maske wie ein Lego, an der sich häutet. Und was hatte er mit diesem Kinderschänder zu tun? Tja, De Hanna ist nicht nur ein Kinderschänder, er ist auch ein Satanist. Ein Eingeweihter, der mit anderen Eingeweihten schwarze Messen zelebriert. Er sollte für Crotti den Kontakt zur Hölle herstellen. Crotti wollte den Teufel bitten, seine Glocken abzustellen. Glocken? Höllenglocken. Crotti leidet anscheinend unter akustischen Halluzinationen. Seit seiner Kindheit versucht er, das Ganze mit Kopfhörer zu betäuben. Eiskalt das Wasser auf den Fliesen. Es jagt mir eine Gänsehaut über die Beine. Wenn ich in einen neuen Körper schlüpfe, bin ich nackt und friere. Bist du sicher, dass du dich an seine Stimme erinnerst? Absolut. Die Grüne. Grün? Ja. Kalt, verstellt. Ein Knötchen in der Kehle, gepresst. Als ob er sie zurückhalten müsste, damit sie ihm nicht von der Zunge rutscht. Und warum grün? Wegen dem R. Weil es ein reibendes Wort ist. Hässlich. Und meine? Welche Farbe hat meine Stimme? Blau. Warum lächelst du jetzt? Du weißt schon. Und sonst, Simo? Ich höre dem Scanner zu. Den Stimmen der Stadt. Weiter nichts? Hier ist Paola, bist du's, Bobo? Ja. Gehst du nie aus? Shh. Stimme klingt so komisch. Hörst du Radio unter der Dusche? Mehr oder weniger. Hast du eine Freundin? Wie bist du denn drauf? Eigentlich nicht. Hör mal, wir gehen heute Abend ins Alternativo. Maro macht bei so einer Jazzgeschichte mit. Hast du Lust? Ja. Wirklich? Klar. Wir sehen uns im Alternativo. Wir auch, Grazia. Mit Begleitschutz. Guten Abend, Signor Martino. Guten Abend. Raucher Atems Stimme bläst mir den gelblichen Geruch von altem Tabak ins Gesicht. Seine Hand drückt meine Schulter, dann wendet sich die Stimme ab. Keine Verstärkung, Inspektor, ja. Merda und jetzt, Matera? Wissen Sie eigentlich, warum das hier Teatro Alternativo heißt? Das ist ein Club der Autonomen. Wir wollen hier nicht das große Chaos, ja? Der Leguan ist hier. Gibt's denn überhaupt? Also, keine Verstärkung, wir sind zu dritt. Sie, ich und Sarina im Saal, okay? Grazia drückt meinen Arm, berührt mit den Lippen fast mein Ohr. Simon, hör zu, wir suchen jetzt einen Typ mit Kopfhörer. Sarina spricht ihn an. Wenn du ihn identifiziert hast, schnappen Matera und ich ihn uns. Völlig ungefährlich. Aha. Er wird dich nicht mal sehen. Inspektor, ich glaube, wir haben ein Problem. Hier kommen immer mehr Typen mit Kopfhörer rein, von nebenan, aus dem Cineforum. Und? Naja, da läuft ein japanischer Kunstfilm in der Originalfassung. Den haben sie anscheinend so fluchtartig verlassen, dass sie ihre Synchro-Kopfhörer komplett gleich mitgenommen haben. Wir versuchen es trotzdem. Scusi, weißt du, wer da heute spielt? Scusi, ich suche die Toilette. Da. Wo, da? Na, da an der Tür, steht doch dran. Ja, mir grazie. Du bist nicht zufällig der Bruder von Mirko? Ich? Nee. Wieso, kennen wir uns? Hey, warte doch mal. Rote Stimmen, azurblaue, orangefarbene, grau und braune Stimmen, rosa, gelbe, violette. Wenn ich die Stimme nicht wiedererkenne, zupfe ich einmal an ihrer Bomberjacke und wir gehen weiter. Wenn ich sie nicht genau gehört habe, ziehe ich zweimal. Und Grazia stellt ihm nochmal eine Frage. Wenn er es ist, ziehe ich dreimal. Die grüne Stimme. Sie geht vorbei. Dong, dong, dong. Ganz leise. Aber ich höre es raus. Wo ist der? Da vorne. Wo? Rechts, links oder wo? Er sagt nichts mehr. Links, glaube ich. Merda. Auf Simone stehen drei Typen mit Kopfhörern. Einer schlagsicht den Kopfhörer in der Hand, der zweite rundlich mit Skimütze, Kinn und Hals unter einem Palästinensertuch. Das Kabel läuft an der Jacke entlang in seine Tasche. Der dritte mit kahlrasiertem Schädel, Kopfhörer wie die anderen. In seinem Gesicht drei kleine funkelnde Ringe, zwei in den Augenwinkel, einen am Nasenloch. Hey, Palästinenser. Komm mal mit raus. Was zum Teufel wollt ihr? Schön friedlich, ja, oder es tut weh. Ganz ruhig, nur eine Sekunde, okay? Warum versteckst du dich? Zeig mal dein Gesicht. Dein Kopfhörer unter der Skimütze. Fass mich nicht an! Verdammt, das ist kein Kopfhörer. Ihr Wichser, das ist mein Hörgerät. Warum starrt er mich an? Vorher flüsterte er mit einer Frau. Wer ist das? Sieht er die glitzernden Punkte in meinem Gesicht? Wie die Haut über meiner Stirn platzt? Wie sich das Nasenbein vorschiebt? Wie mein Gesicht ein spitzer Schnabel wird? Sieht er die Glocken der Hölle in meinem Kopf? Er schaut die ganze Zeit in mich hinein und sieht dieses Ding. Ich öffne den Mund. Hier, ich zeig dir das Tier. Ich schlüpfe durch die Menge, verschwinde durch den Notausgang. Aber vorher präge ich mir dein Gesicht ein. Das Gesicht dieses Mannes mit den blinden Augen, der in mich hineinsieht. Ich bleibe dir auf den Fersen, wie dein Schatten. War das nötig? Was meinst du? Halte mich nie mehr in Atem. Nie mehr. Einfach so in den Club der Autonomen marschieren, den Falschen sistieren und damit auch noch die Lokalpresse füllen. Aber wir wollten doch in die Öffentlichkeit. Euer Polizeipräsident rotiert. Das wollten wir doch auch. Jetzt haben wir die Medien am Hals und den Innenminister. Wer nichts macht, macht keine Fehler. Aber doch nicht so. Diese Art von Informationspolitik ist kontraproduktiv. Ach ja? Davon verstehe ich mehr. Alvaro pinkelt sich jetzt in die Hose und muss unter Zeitdruck entscheiden. Hör mal, ich weiß ja. Du bist gut, auch nach dieser Panne im Alternativo. Der Zeuge, den du gefunden hast, die Intuition mit dem Leguan, der sich häutet, die Idee, ihn zu scannen, alles okay, wunderbar, wild und unbeirrbar, wie ich es mag. Nur, vielleicht hätte ich deine Ermittlungen flankieren sollen. Von Rom aus. Auf jeden Fall war das eine Nummer zu groß für dich. Ein plötzlicher Schmerz in der Finsternis. Irgendwo bin ich mit dem Bein angestoßen. Spüre die kalte, glatte Oberfläche eines Kotflügels unter den Handflächen. Der Hof des Hauses, das weiß ich, ist klein und viereckig. Und weiter vorne, ein paar Schritte entfernt, müsste ich den Bordstein spüren, direkt vor den Stufen und der Haustür. Ich mache noch einen Schritt. Vorsicht! Stufen! Darf ich ihm behilflich sein? Eine Frauenstimme rechts von mir. Eine Hand, die mich am Ellbogen nimmt und geübt stützt. Vorsichtig! Stufen! Ich kenne mich aus damit, wissen Sie? Mein Sohn ist auch blind. Ich lasse mich führen. Ich warte hier unten auf meinen Sohn. Aber bis Simone kommt, kann ich ja Ihnen helfen. Simone? Kennen Sie ihn? Seinetwegen bin ich hier. Signore Martini sollte nach Hause gefahren werden. Der Blinde, ja. Der ist mit Castagnoli gefahren vor einer Viertelstunde. Der hatte Feierabend. Tust du mir einen Gefallen? Hm. Ruf bitte Martini an und sag ihm, dass ich auf dem Weg zu ihm bin. Sobald das Lämpchen ausgeht. Fragen wir Dottore Poletto, den Leiter der Abteilung, die sich ausschließlich mit der Jagd auf Serienkiller befasst. Noch so ein Dottore Poletto, vielleicht etwas zu Ihren Ermittlungen? Mal übertelefonieren. Wir ermitteln in alle Richtungen. Jeder Hypothese wird nachgegangen. Ich persönlich denke, dass es den Leguan gibt, hier und jetzt. Wir werden ihn fassen. Aber die Festnahme des jungen Autonomen? Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie diese Frage stellen. Soweit ich weiß, ist der Autonome bereits wieder auf freiem Fuß. Es handelte sich um den Fehler einer jungen Kollegin, die ein bisschen zu impulsiv war. Hast du Martini erreicht? Dein Blinder ist noch nicht eingetroffen. Ich habe dem Typ gesagt, er soll sich keine Sorgen machen. Welchem Typ? Was weiß denn ich? Wer war am Telefon? Keine Ahnung. Mann, irgend so ein Typ. Wir bedanken uns bei Dottore Poletto, dem Leiter der Sonderabteilung für Serienkiller in Rom. Haben Sie auch Autotelefon? Nee, ist doch mein eigener Wagen. Los, überholen, Matera! Pass auf! Hey, du weißt doch, was hier in der Maschine los ist. Muss der ausgerechnet hier wenden? Blockt hier die ganze Straße. Ich lauf das letzte Stück. Simone? Signora Martini? Ist jemand zu Hause? Hören Sie, Ihre Tür ist nur angelehnt. Simo, ich bin's, Grazia. Hallo. Stadtpolizei. Ich bin bewaffnet und komme jetzt rein. Ein Handy haben Sie aber. Klar. Grazia? Tja. Grazia, bist du da? Ja, ich bin da. Verdammt, Simo, hast du mir einen Schrecken eingejagt. Simos Stimme hinter der Mansardentür. Ich nehme den Finger vom Abzug, ich lasse die Beretta baumeln und öffne die Tür. Eine blutbespritzte Wand. Hinter einer rotgefleckten Gardine, die wie wild vor dem geöffneten Fenster flattert, der nackte Fuß des Leguan. Nackte Zehen umschließen meine Beretta. Ich starre auf eine blutige Larve ohne Gesicht und Körper unter der durchsichtigen Gardine, die Höhle von Auge und Nase nachzeichnet und sich rot über den aufgerissenen Mund stülpt. Der Schreck lehnt meine Glieder und drückt mich an den Boden. Der Leguan bückt sich nach der Beretta. Sein Gesicht schimmert durch die Gardine wie eine Maske aus Lehm. Der Leguan richtet sich auf, wittert, stemmt ein Knie auf das Fensterbrett und springt hinaus. Mama? Mama? Als ich die Tür erreiche, spüre ich Grazias Hände, die mich aufhalten. Nicht reingehen, Simo. Ich rieche das Haarspray meiner Mutter. Beißend und scharf. Ich rieche Blut. Schärfen Sie den Mann an der Rezeption nochmal ein. Hier kommt nur hoch, wer Erlaubnis hat, ja? Brauchen Sie mich noch? Nein, jetzt nicht mehr. Pension Fiore, San Lazzaro, Sie wünschen? Hallo? Hallo? There's a girl here and she's almost you. Almost. Die Noten des Klaviers sind wie Wassertropfen. Diese andere Stimme. Heller. Langsamer. Diese Almost Blue-Version kenne ich nicht. Die Chet Baker-Version hatten sie nicht da, nur die Originalversion von Elvis Costello. Almost Blue hat mir gefehlt. Grazia auch. Ich habe Angst. Mama ist tot. Macht's dir was aus, wenn ich rede? Ja. Macht's dir was aus, wenn ich bei dir bleibe? Ja. Plötzlich spüre ich sie ganz nah. Ich spüre ihren Geruch und die Wärme ihrer Haut vor dem Gesicht. Und dann spüre ich ihre Lippen auf meinen. Ich weiche mit dem Kopf zurück, aber ihre Hände fahren um meinen Hals und drücken mich an sich. Ich zittere. Ich möchte nicht, aber ich zittere. Spüre, wie ihre Lippen sich weich auf meinen bewegen. Ich zittere, als ihre Finger am Kragen meines Hemdes entlangfahren. Sie will mich trösten und setzt sich quer auf meine Beine und nimmt meine Hand. Nur ihr Atem. Ganz nah. Das leise Knistern ihrer Strümpfe. Guten Abend. Sie wünschen? Ich komme von Kommissar Poletto. Sagen Sie, die Signorina ist gerade bei den Blinden. Welches Zimmer hat er nochmal? Wen darf ich melden? Die wissen Bescheid. Mich schickt der Kommissar. Sag ich doch. Sie meinen Inspektor Nego? Welches Zimmer? 31. Simo? Simo? Hinter der Glastür eine Bewegung. Kaum wahrnehmbar. Ein heller, verschwommener Schatten. Es ist nicht Simo. Instinktiv greife ich nach der Plastiktüte mit meiner Beretta. Ich habe sie erwischt. Ich gebe ihr einen Tritt in die Seite, nehme ihren Beutel und schlage sie damit zu Boden. Ich ziehe mich in aller Ruhe aus, stelle mich unter die Dusche. Ich lasse das Wasser über meinen kahlrasierten Kopf und den Kopfhörer laufen. Es rinnt über meinen entharten Körper bis zu dem Walkman, der zischend und stotternd zwischen meinen Beinen baumelt. Mir bleiben nur die Glocken der Hölle. Ich steige aus der Dusche und betrachte mich im Spiegel. Hinter mir bewegt sich die Frau und berührt meinen Knöchel. Ich drehe mich um, greife mir wieder den Beutel und erledige sie. Das ist nicht Grazias Schritt. Ich sitze auf dem Boden und höre die nackten Fersen. Die Haut, die an den Fliesen kleben bleibt. Die Zehen, die über den Teppichboden streifen. Jemand steht vor mir. Er riecht und atmet. Tropfen, die langsam auf den Boden fallen. Ich kann nichts. Ciao. Erinnerst du dich an mich? Ich reiße den Mund auf, strecke die Zunge heraus und zeige ihm das Tier. Es plustert sich auf und zischelt ihn an, aber er sieht es nicht. Ich gehe zu ihm hin, lege meinen Kopf an seinen Kopf, Ohr an Ohr. Hörst du Glocken? Er drückt mein Gesicht gegen sein Gesicht, gräbt seine Finger in meine Wange und presst sein kaltes, nasses Ohr gegen meins. Ich höre ein Knacken. Mehrmals. Als würde etwas aus einer gezahnten Hülle geschoben. Ich will wie du sein. Ich will du sein. Ich rieche den Geruch von Metall an meinen Mund. Ich habe Angst. Ich packe mit einer Hand sein Kinn, damit er mir nicht plötzlich entwischt. Ich will du sein! Ich setze den Cutter an meine Augen, kneife die Lider über der Klinge zusammen und stoße zu. Dieser Schrei, ein grüner Schrei, erfüllt das ganze Zimmer aus. Er lässt nicht nach, die Finger schließen sich immer noch um mein Kinn. Die Beine pressen gegen meinen Nacken, während von oben heiße Tropfen auf mein Gesicht fallen. Dieser Schrei, immer weiter, als würde er nie mehr aufhören. Ich habe eine CD geschenkt bekommen. Aber ich hätte lieber eine Schallplatte. Weil man bei Platten die Rillen unter den Fingern spürt und das Stück erraten kann. Almost Blue. Blau. Manchmal, wenn ich es anhöre, schlafe ich auf dem Stuhl vor dem Fenster ein. Wenn die Sonne scheint, dann ist es, als würden sich Millionen kleiner Angelhaken von außen in meinem Gesicht festhaken und daran ziehen. Manchmal, wenn ich ins Bett gehe, kommt mir die Dunkelheit dunkler vor als sonst. Denn ab und zu brennt die Notlampe durch und die winzige Veränderung in der Helligkeit. Diesen minimalen Widerschein kann ich noch wahrnehmen. Aber das passiert selten, weil man in der geschlossenen Abteilung die Notlampe nicht ausmachen darf. Nie. Manchmal züngelt es noch unter der Haut. Aber der Arzt sagt, es ist nichts. Nur leichtes Fieber. Von dem Sinophenin, das sie mir spritzen. 50 Milliliter alle 14 Tage. Die Glocken der Hölle in meinem Kopf. Verstummt. Grazia. Gleich wird sie hier oben sein. Mit ihrem Geruch nach Krankenhaus. Und mit dieser Musik, die sie immer begleitet. Die jetzt doch wieder leise in meinem Kopf schwingt. Der grüne Leguan von Carlo Lucarelli. Übersetzung aus dem Italienischen, Peter Klöß. Bearbeitung Hein Brühl und Jürgen M. T. Die Rollen und ihre Darsteller waren Grazia, Anna Thalbach, Vittorio, Volker Niederfahrenhorst, Leguan, Jens Wawrczyk, Simo, Daniel Brühl, Polizeipräsident, Alexander Grill, Alvao, Leopold von Verschür und viele andere. Regie Hein Brühl. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2000.